könntet in uns lesen. Nickt dazu und macht euch klein. Ihr sagt auch, ihr wärt jung gewesen. Es kann ja sein. Ihr hüpft wie Lämmer durch die Auen und tanzt mit Kindern Ringel rein.